kleines Kind, um zu verstehen, die Liebe ist nicht nur ein Spiel. Mal tut sie höllisch weh, mal wird sie zu Odyssee, und manchmal fällt daran zu glauben wirklich schwer. Ich hab die Liebe eingestellt, seit sie auf meinem Kissen fehlt. Ich hab das Schönste auf der Welt für immer verloren. Ich hab die Liebe eingestellt, du hast ein neues Glück gewählt. Hab was mir von Kopf bis Fuß gefällt, für immer verloren. Ich hab sie mit dir erlebt, so wie sie im Märchen steht. Ein Augenblick, der manchmal einfach so vergeht. Nein, ich verzweifle nicht, ich glaub einfach nur an dich. Ein neues Glück will ich in meinem Leben nicht. Ich hab die auf meinem Kissen fehlt. Ich hab das Schönste auf der Welt für immer verloren. Ich hab die Liebe eingestellt, du hast ein neues Glück gewählt. Hab was mir von Kopf bis Fuß gefällt, für immer verloren. Ich hab das Schönste auf der Welt für immer verloren.